Wasser sie hin. Verzieh nicht dein Gesicht, Rücksicht zählte doch noch nie zu unserer Familienpflicht. Wie haben wir gemeinsam jedes Mitgefühl verlacht? Nun, das endlich gilt, da wird mein alter Vater schwach. Du bist ein Held vergangener Tage, das Alter hat dir zugesetzt. Anstatt zu handeln, seh ich dich verzagen. Die Gunst der Stunde greif ich jetzt zum Ruhm. Mit Worten, lieber Vater, gewinnt man keinen Krieg. Auf Possenspiel geb ich nicht viel, ich will den klaren Sieg. Dein ganzer abgefeimter Handel wird niemals zum Ziele führen. Rom ist kein Ort für falsche Scham, die Stadt soll meine Stärke spüren. Dir fehlt die Kraft für das Finale, für einen letzten starken Stoß. Dieser Moment erfordert Größe, an dir ist nur die Feigheit groß. Zum Ruhme der Familie verfolge ich meinen Plan. Zum Ruhme der Familie mach ich mir Ruhm zum Untertan. Mit offenkundiger Gewalt erreichst du gar nichts. Du hast mich gelehrt, dass der Zweck die Mittel heiligt. Das Volk liebt Papst Johannes. Seit wann kümmert uns das Volk? Papst Johannes lässt eine Schwäche auf die nächste folgen. Der Adel schäumt und wir stehen daneben und schauen zu. Die feine Kunst der Macht ist dir noch immer fremd. Politik musst du inszenieren. Inszenieren. Schluss mit dem Theater. Zum Ruhm. Somos